Kapitel 61. David und Mandy gehen durch den Zwinger. Mandy erzählt von der Arbeit im Restaurant. Dann erzählt sie vom Volleyball, vom Shoppen und vom Fernsehprogramm. David spricht nicht viel. Er hört zu und macht Kommentare. Die Sonne scheint auf Mandys Haare. Sie glänzen wie Gold. Kapitel 62. David und Mandy kommen zu einer Statue. Sie ist im klassizistischen Stil. Solche Statuen gab es auch in der Antike in Rom. Die Statue ist eine Frau. Sie ist sehr attraktiv. Die Brüste der Frau sind nackt. Kapitel 63. Mandy sieht die Statue an. Sie sagt: Die Frau ist sexy, nicht? David lächelt. Total. Sie hat den perfekten Körper. Sind die Frauen vor 2000 Jahren in Rom auch ins Fitnessstudio gegangen? Ich glaube nicht. Sport war nur für Männer. Gut, dass ich im 21. Jahrhundert lebe. Kapitel 64. David sieht zur Statue und dann zu Mandy. Er sagt: Mandy, du könntest auch eine Statue sein. Quatsch, ruft Mandy. Du möchtest mir nur billige Komplimente machen. Nein, nein, sagt David. Komm, wir machen einen Test. Stell dich neben die Statue. Was? Ich neben der Statue? Diese Frau aus Stein ist perfekt schön. Ach komm. David lächelt. Dann sagt er: Ich denke, dass du gute Chancen hast. Kapitel 65. Mandy stellt sich neben die Statue. Sie hebt die Hand und zeigt zum Himmel. Ihre Augen sehen zum Horizont. Die blonden Haare wehen im Wind. Ein Japaner kommt. Er macht ein Foto von Mandy. Er sagt: Deutsche Frauen sind schöne Frauen.